noch die Straßen, die mal unser Zuhause waren? Hörst du noch die Lieder unserer Rebellion? Schmeckst du noch das Blut unserer letzten Straßenschlacht? Spürst du noch die Sehnsucht nach der Revolution? Cheers auf uns! Unsere Straßen, unsere Lieder. Cheers auf uns! Für die Szene immer wieder. Cheers auf uns! Freunde wie Brüder, ihr seid die Gesellschaft und wir sind die Verlierer. Es sind die Nächte der Jugend, die Jahre der Leichtigkeit. Liebe nur für eine Nacht, bleibt für die Ewigkeit. Punkrock im Herzen, Lieder, die die Welt bedeuten. Sturz, Funken, Sterne zählen, die unsere Stadt beleuchten. Cheers auf uns! Unsere Schatten, unsere Lieder. Cheers auf uns!